der Nächste, als Motoren donnernd dröhnte. Der Tod kam zu Besuch in der Mitte der Nacht. Schwere britische Bomber in tödlicher Mission warfen ab ihre unheilvolle Fahrt. Torpedonetzen und Flakbeschuss gelang es nicht, den Angriff aufzuhalten. Nur eine einzige Bombe sollte ihr Ziel nicht verfehlen und die Staumauer der Mönetalsperre spalten. Am 17. Mai 1943 senkten sich die Wassermassen ins Donnero. Als die Fluten sich ergossen, fanden 1600 Menschen ihr nasses Grab. Brach der Damm frei und so begann das Sterben in Leid und Qual. Mit hohen Flutwellen, die alles mit sich rissen, ergossen sich in das gesamte Ruhrtal. Am 17. Mai 1943 senkten sich die Wassermassen ins Donnero. Als die Fluten sich ergossen, fanden 1600 Menschen ihr nasses Grab. Ihr nasses Grab.